Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 3 – Proteus. Unausweichliche Modalität des Sichtbaren. Zumindest dies, wenn nicht mehr, gedacht durch meine Augen. Die Handschrift aller Dinge bin ich hier zu lesen, Seeleich und Seetang, die nahende Flut, den rostigen Stiefel dort, Rotzgrün, Blausilber und Rost, gefärbte Zeichen, Grenzen des Diaphanen. Doch er fügt hinzu, in Körpern. Dann ward er ihrer Körperlichkeit gewahr, noch vor ihrer Gefärbtheit. Und wie? Indem er mit der Birne dagegen stieß, gewiss. Also, nicht so hastig. Ein Kahlkopf war er und ein Millionär. Maestro di color che sano. Grenze des Diaphanen in. Wieso in? Diaphan, Diaphan. Wenn man seine fünf Finger hindurchstecken kann, ist's ein Tor. Wenn nicht eine Tür, schließ deine Augen und schau. Steven schloss die Augen und hörte seine Stiefel krachen, Tang und Muscheln malmen. Jedenfalls gehst du hindurch, irgendwie. Das tue ich mit jeweils einem langen Schritt. Einen sehr kurzen Zeitraum lang durch sehr kurze Raumzeiten. 5, 6. Das nacheinander. Genau. Und das ist die unausweichliche Modalität des Hörbaren. Öffne deine Augen. Nein, Jesus. Wenn ich von einem Felsen fiele, der in die See nickt über seinen Fuß, ich fiele unausweichlich durch das Nebeneinander. Ich komme ganz schön voran in der Dunkelheit. Mein Eschenschwert hängt mir an der Seite. Tipp an damit. Sie tun's. Meine beiden Füße in seinen Stiefeln sitzen am Ende seiner Beine, nebeneinander. Klingt sehr solide. Gemacht vom Klöpfel von Los Demiurgos. Geh ich denn in die Ewigkeit hinein, so hin auf dem Sandy Mount Strand? Kritsch, krack, krick, krick. Münzgeld des wilden Meeres. Pauker Deasy kennt sie all. Kommst du mit nach Sandy Mount, Madeline, mein Pferdchen? Der Rhythmus beginnt, wie du siehst. Ich höre ein katalektischer Tetrameter marschierender Jampen. Nein, galoppierender. Delin, mein Pferdchen. Öffne die Augen jetzt. Das will ich. Augenblick noch. Ist alles verschwunden seither? Wenn ich sie nun öffne und bin auf immer im schwarzen A-Diaphanen. Basta, ich will sehen, ob ich sehen kann. Sehe jetzt. Allzeit dort außerhalb deiner, jetzt und immer da. Welt ohne Ende. Sie kamen bedachtsam die Stufen herunter von Lehis Terrace. Frauenzimmer. Und herunter schlapp das abschüssige Ufer. Ihre verbogenen Füße sackten ein im durchsickerten Sand. Wie ich, wie Elgie. Niederkommend zu unserer mächtigen Mutter. Die eine schwang plumpig ihre Hebammentasche. Der anderen Regenschirm pokelte im Sand. Aus den Liberties. Für einen Tagesausflug. Mrs. Florence McCabe, Hinterbliebene des verewigten Patrick McCabe, des tief Betrauerten aus der Bright Street. Eine aus ihrer Schwesternschaft hat auch mich ins Leben gezerrt. Ein quäkendes Etwas, Schöpfung aus dem Nichts. Was hat sie da wohl in der Tasche? Eine Fehlgeburt mit nachschlurender Nabelschnur, verstummt in rotfrischer Wolle. Aller Schnüre laufen rückwärts zusammen, duftend verflechtendes Kabel allen Fleisches. Darum die mönchischen Mystiker mit ihrer: Wollt ihr sein wie Götter? Beschaut euren Omphalos. Hallo, hier Kinch. Verbinden Sie mich mit Edenhausen, Aleph Alpha 001. Gemahlin und Gehilfin des Adam, Katmon, Heva, nackte Eva. Sie hatte keinen Nabel, schau, Bauch ohne Fehl, schwanger schwellend, ein Rundschild aus strammen Velin, nein, weiß gehäuftes Korn, aufstrahlend und unsterblich, dauernd von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schoß der Sünde. In Schoßes Sündendunkel lag auch ich. Erschaffen, nicht gezeugt. Von Ihnen, dem Mann mit meiner Stimme und meinen Augen und einem Geisterweib mit Asche auf dem Atem. Sie umschlangen einander und trennten sich, taten des Kupplers Willen. Vor Äonen Anbeginn hat er mich gewollt und wird nicht hinweg mich wollen, jetzt noch jemals. Ist das dann die göttliche Substanz, darin Vater und Sohn konsubstantiell sind? Wo ist der arme gute Arius, das erstmal damit versuchte? Hat sein Leben lang Krieg geführt gegen die Kontransmagnifik und Judenpenktantialität. Heresiarch unter einem Unstern. In einem griechischen Wasserklosett tat er den letzten Schnaufer, Euthanasie. Mit Perlen besetzter Mitra und mit Krummstab, fest installiert auf seinem Thron, Witwer eines verwitweten Bischofsstuhls, mit hochgesteiftem Omophorion, den Hintern voller Köttel. Lüfte umtollten ihn, strenge und schneidende Lüfte. Sie kommen, fällen, die weißmähnigen Seepferde, mampfend, zagwind gezügelt, Manaans Rosse. Dass ich bloß seinen Brief an die Presse nicht vergesse. Und hinterher dann das Schiff, 1:30. Sei mir auch ja schön sparsam mit dem Geld, wie ein rechter junger Schwachkopf. Ja, muss ich wohl. Sein Schritt erschlaffte. Hier, geh ich nun eigentlich zu Tante Sarah oder nicht? Meines konsubstantiellen Vaters Stimme. Hast du in letzter Zeit mal was von deinem Künstlerbruder Stephen gesehen? Nein. Ob er nicht vielleicht in Strasbourg Terrace ist? Bei seiner Tante Sally? Noch ein bisschen höher konnte er wohl nicht fliegen, was? Und sag doch mal, Stephen, wie geht's Onkel Cy? Oh, du mein schluchzender Herrgott, in was hab ich da bloß reingeheiratet? Die Jungs auf dem Heuboden oben, der besoffene kleine Federfuchser aus der Advokatur und sein Bruder, der Kornettist, hochangesehene Gondolieri. Und der schieläugige Walter, nicht minder, der seinen Ollen permanent umsirrt. Sir, jawohl, Sir, nein, Sir. Jesus aber ging in die Augen über. Kunststück das, wenn man Christus ist. Ich ziehe die röchelnde Glocke an ihrem verrammelten Kotten und warte. Halten mich für ein Gläubiger, spähen irgendwo versteckt hinaus, von günstiger Warte. Es ist Stephen, Sir. Dann lass ihn rein. Nur immer rein mit Stephen. Ein Riegel zurückgeschoben und Walter begrüßt mich. Wir dachten erst, du wärst jemand anders. In seinem breiten Bett streckt Gevatter Richie, von Kissen umgeben und Decken, über den Hügel seiner Knie einen derben Unterarm aus. Sauberbrüstig hat sich die Oberpartie gewaschen. Morgen, Neffe. Ein sumpfhölzerner Rahmen über seinem Kahlkopf. Wilds Requiescat. Das Dröhnen seines irreführenden Pfiffs bringt Walter zurück. Ja, Sir? Whisky für Richie und Stephen, sagt Mutter. Wo steckt sie? Ist gerade Chrissy am Baden, Sir. Papas kleines Betthäschen, Schnuckelpützchen. Nein, Onkel Richie. Sag Richie zu mir, zum Henker mit dem ewigen Lithiumwasser. Ganz schwach wird einem davon. Whisky! Onkel Richie, wirklich, setz dich hin! Oder beim leibhaftigen Junker Satan, ich schlag dich nieder. Walter schielt vergebens nach einem Stuhl. Er hat nichts zum Hinsetzen, Sir. Ja, zum Draufsetzen, du Pfeife. Schaff unseren Chippendale-Sessel rein. Willst du vielleicht eine Kleinigkeit essen? Verdammt, hier kannst du die affigen Faxen doch lassen. Wie wär's mit einer Speckschnitte? Schön fett gebacken. Dazu noch einen Hering? Bestimmt nicht. Na, umso besser. Wir haben sowieso nichts im Haus, außer ein paar Pillen gegen Kreuzschmerzen. Alerta! Er dröhnt ein paar Takte aus Ferrandos Aria di Sortita. Die großartigste Nummer, Steven, in der ganzen Oper. Sein wohltönendes Pfeifen klingt wieder auf, fein mossiert, sehr luftreich prustend, während seine Fäuste großtrommelnd auf die gepolsterten Knie schlagen. Ein linderer Wind dies. Schwindsüchtige Häuser, meines, seins und alle. Den feinen Herrschaften von Clongowes hast du erzählt, ein Onkel von dir wäre Richter und ein anderer Onkel General in der Armee. Davon musst du loskommen, Steven. Von ihnen. Nicht dort ist die Schönheit. Und auch nicht in der stillen Fensternische von Marshs Bibliothek, wo du die blassenden Weissagungen des Joachim Abbas lasest. Für wen? Der hundertköpfige Pöbel im Bannkreis der Kathedrale. Ein Hasser seiner Art entsprang ihnen in den Wald des Wahns. Die Mähne schäumend im Mond. Die Augäpfel Sterne. Ein heuenem, rossigen Nüstern. Die ovalen, pferdigen Gesichter, Temple, Buck Mulligan, Foxy Campbell, Hohlwangen. Abbas, Vater, rasender Dekan, welches Vergehen denn legte Feuer an ihre Hirne? Paff, descende, calve ut nenimium de calveris. Ein Kranz von grauem Haar auf seinem bedrohten Haupt, seh ihn, mich, niederklimmend zur Estrade, descende, in Klauen eine Monstranz. Basiliskenäugig. Runter mit dir, Kahlkopf. Ein Chor gibt Drohung und Echo zurück, rund um des Altars Hörner assistierend, und das Lateingekrächze tölpliger Kleriker, die plump sich tummeln in ihren Chorhemden, tonsoriert und geölt und kastriert, fettwanstig vom Fett von Weizennieren. Und zu derselben Zeit, da hebt vielleicht ein Priester um die Ecke die Hostie. Klingling! Und zwei Straßen weiter verschließt ein anderer das Ding in einem Ziborium. Klingling! Und in einer Marienkapelle schiebt's sich ein dritter Solo-Achtern in die Kusen. Klingling! Runter, aufstehen, vor, zurück. Er würde im Ocken dachte nach zum Glück. Der unbesiegliche Lehrer eines neblichten englischen Morgens kitzelte das Teufelchen Hypostasis sein Hirn. Als er eben die Hostie niederbrachte und kniete, vernahm er, wie sein zweites Glockenzeichen mit dem ersten im Kreuzschiff verschmolz, da hebt er gerade die seine, und als er aufstand, hörte er, jetzt hebe ich, beide Glocken, er kniet, im Zwieklang erklirren. Vetter Steven, du wirst nie ein Heiliger werden, Insel der Heiligen. Du warst mal furchtbar fromm, nicht wahr? Du hast zur gebenedeiten Jungfrau gebetet, sie möge dich vor einer roten Nase bewahren. Du hast in der Serpentine Avenue zum Teufel gebetet, es möchte doch die pralle Witwe vor dir ihre Kleider noch höher heben von der nassen Straße. Oh, si, certo. Verkauf deine Seele dafür. Tu's nur. Gefärbte Lappen um eines Quor herumgesteckt. Erzähl mir mehr noch. Immer mehr. Oben auf der Hoftram allein, dem Regen zuschreiend. Nackte Weiber! Was ist denn damit, hä? Was soll denn damit sein? Wozu sonst hat man sie erfunden? Jeden Abend aus 7 Büchern je 2 Seiten lesen, was? Ich war jung. Du hast dir selber vorm Spiegel eine Verbeugung gemacht, bist vorgetreten, um zu applaudieren, in vollem Ernst. Ein frappantes Gesicht. Hurra! Für den gottverdammten Idioten! Hurra! Keiner saß, so sag es keinem. Bücher wolltest du schreiben, mit Buchstaben als Titeln. Haben sie schon sein F gelesen? Oh ja, doch ich gebe Q den Vorzug. Gewiss, aber W ist einfach herrlich. Ah ja, Weh? Entsinnst du dich, deine Epiphanien? Auf grünen, ovalen Blättern, der schierste Tiefsinn, bei deinem Tode sollten einst sämtliche großen Bibliotheken der Welt ein Exemplar bekommen, einschließlich Alexandria. Irgendwer sollte sie ein paar tausend Jahre später dort lesen, nach einem Mahamanvantara. Wie Pico della Mirandola. Ja, ganz wie ein Walfisch. Wenn einer diese seltsamen Seiten dann liest, von einem, der lang schon dahin, dann fühlt so einer auf einmal sich eins mit einem, der einst... Der körnige Sand war verschwunden unter seinen Füßen. Seine Stiefel traten wieder auf feuchte, krachende Mast, auf Messerscheidenmuscheln, quietschende Kiesel. Was murmelnd auf zahllosen Kieseln tobt. Vom Bohrwurm durchsiebtes Holz. Verlorene Armada. Unheilsame Sandflächen lauerten darauf, an seinen tretenden Sohlen zu saugen, kloakigen Dunst ausdünstend. Er hielt sich an ihren Rändern bedachtsamen Schritts. Eine Porterflasche stand aufrecht, stak bis zur Hüfte im Kuchenteig des Sands. Eine Schildwache. Insel des schrecklichen Durstes. Zerbrochene Fassreifen am Gestade. An Land eine Wirrnis dunkler, listiger Netze. Weiter einwärts kreidebekritzelte Hintertüren. Und auf dem höheren Strand eine Trockenleine mit zwei gekreuzigten Hemden. Ringsend. Wigwams brauner Rudergänger und Handelskapitäne. Menschliche Muscheln. Er blieb stehen. An der Abzweigung zu Tante Sarah bin ich schon vorbei. Geh ich denn nicht hin? Anscheinend nicht. Kein Mensch in der Nähe. Er wandte sich nordöstlich und überquerte den festeren Sand in Richtung Pigeon House. Qui vous a mis dans cette fichue position? C'est le pigeon, Joseph. Patrice, zu Hause, auf Urlaub, lappte warme Milch mit mir in der Bar McMahon. Sohn der Wildgans. Kevin Egan aus Paris. Mein Paps ist ein Vogel. Er lappte die süße Lait Chaud mit rosa junger Zunge, feistes Karnickelgesicht, Lappen, Lapin. Er hofft, mal in den Gros Lot zu gewinnen. Über die Natur der Frauen hat er bei Michelet was gelesen, aber er muss mir La Vie de Jésus schicken, von M. Leo Taxil, hat es an seinen Freund verliehen. C'est tout temps, vous savez. Moi, je suis socialiste. Je ne crois pas en l'existence de Dieu. Faut pas le dire à mon père. Il croit? Mon père, oui. Schluss. Er lappt. Mein Cartier-Latin-Hut, ach Gott! Man muss bloß einfach den Charakter ein bisschen ausstaffieren. Ich brauche flohfarbene Handschuhe. Sie haben bestimmt studiert, nicht wahr? Was denn bloß in Kotzteufelsnamen? PCN, P.C. N. Verstehen Sie? Physik, Chemik et naturel. Aha! Und dabei hast du deinen Klacks Moor-Sivé gefressen, Fleischtöpfe Ägyptens, neben rülpsenden Troschkenkutschern hockend. Sag doch mal schnell, in ganz natürlichem Ton, als ich in Paris war, Boule Mich, pflegte ich, ja? Da pflegtest du gelochte Fahrkarten bei dir zu tragen, um ein Alibi vorweisen zu können, falls man dich irgendwo unter Mordverdacht verhaftete. Justitia. Am Abend des 17. Februar 1904 wurde der Häftling von zwei Zeugen gesehen. Ein anderer tat's. Ein ander ich. Hut, Schlips, Überzieher, Nase. Louis, c'est moi. Du scheinst dich ja amüsiert zu haben. Stolzer Gang. Wen wolltest du eigentlich nachmachen damit? Vergessen, ein Enterbter. Mit Mutters Postanweisung 8 Schilling, peng die Tür des Postamts, vom Pförtner dir vor der Nase zugeschlagen. Hunger, Zahnweh. Encore de minute. Blick auf die Uhr. Muss es unbedingt kriegen. Ferme. Hündischer Mietling. Zusammenschießen den Kerl zu blutigen Fetzen. Peng! Mit einer Schrotflinte. Menschenfetzen. Die Wände bespritzt damit. Sämtliche Messingknäufe. Und krack, krack, zack. Ein Satz, alle Fetzchen wieder an ihrem Platz. Hat doch nicht wehgetan. Oh nein, selbstverständlich nicht. Hände schütteln. Sehen Sie, ich wollte nur... Sie verstehen doch. Oh ja, selbstverständlich. Schüttel, schütteln. Einen Moment, oh, das ist doch ganz selbstverständlich. Du wolltest gern Wunder tun, was? Europa missionieren nach dem feurigen Kolumbanus. Fiacrius und Scotus auf ihren Schemeln im Himmel haben glatt ihr Bier verschüttet vor lautler lateinischem Lachen. Euge! Euge! Das Getue, als sprächest du bloß gebrochen Englisch, als du deinen Koffer, Gepäckträger hätte 3 Pence, über den klitschigen Pier von New Haven schlepptest. Comment? Reiche Beute brachtest du heim. Les tutus, 5 zerfetzte Nummern des Pantalon Blanc et Culotte Rouge. Ein blaues französisches Telegramm, Rarität zum Vorzeigen. Mutter im Sterben, sofort nach Hause. Vater. Die Tante ist der Meinung, du hast deine Mutter umgebracht. Deswegen will sie auch nicht, dass ich... Auf Mulligans Tantchen, sie lebe hoch. Und ich sage euch den Grund auch dafür, dass die Hennigans brav und so anständig sind, das verdanken sie alle nur ihr... Seine Füße marschierten in jählich stolzem Rhythmus über die Sandfurchen, entlang an den Felsblöcken der South Wall. Stolz starrte er sie an. Getürmte, steinerne Mammutschädel. Goldlicht auf See, auf Sand, auf Felsen. Die Sonne dort, die spärlichen Bäume, die Häuser, zitronengelb. Paris, derb erwachend, krudes Sonnenlicht auf seinen zitronengelben Straßen. Feuchtes Mark von Haferbrotfladen und der froschgrüne Absinth, sein Frühmettenweihruch, buhlen um die Luft. Bell'Uomo entsteigt dem Bett von seines Weibes Liebhabers Weib. Die behalstuchte Hausfrau ist schon auf den Beinen, eine Untertasse mit Essigsäure in den Händen. Bei Rodeau renovieren Yvonne und Madeleine ihre ramponierte Schönheit. Chansons aus Backwerk mit Goldzähnen malmend, die Münder begelbt vom Puy de Flanc Breton. Gesichter von Pariser Männern gehen vorbei, ihre wohlbefriedigten Befriediger, gelockte Konquistadoren. Der Mittag schlummert. Kevin Egan dreht Dynamitzigaretten zwischen Fingern, die von Druckerschwärze verschmiert sind, seinen grünen Sorgenbrecher süffelnd wie Patrice seinen weißen. Um uns herum forken sich gierige Schlinger gewürzte Bohnen in den Schlund. Un demi-sietier. Ein Strahl Kaffeedampf aus dem brünierten Kessel. Sie bedient mich auf seinen Wink. Il est irlandais. Hollandais? Non, fromage. Deux irlandais. Nous. Irlande, vous savez? Ah, oui. Die dachte, sie wollten einen Holländerkäse. Schließt den Magen. Kennen Sie den Ausdruck? Schließt den Magen. Ich habe mal einen Burschen gekannt in Barcelona. Ein komischer Kerl war das, ja. Und der sagte immer, das schließt den Magen. Also, salantje. Rund um die besabberten Marmortische das Gewirr von weingesättigtem Atem und knurrenden Gurgeln. Sein Atem hängt über unseren soßebesudelten Tellern. Des grünen Sorgenbrechers Giftzahn drängt sich zwischen seine Lippen. Über Irland, die Dalcassians, über Hoffnungen und Verschwörungen, über Arthur Griffiths jetzt. Mich einzuspannen als sein Gespan. Unsere Verbrechen, unsere gemeinsame Sache. Sie sind ganz der Sohn Ihres Vaters. Ich kenne die Stimme. Sein Barchenhemd, blutrot geblümt, lässt die spanischen Quasten bei seinen Geheimnissen zittern. M. Drummond, berühmter Journalist. Drummond. Wissen Sie, wie er die Königin Victoria genannt hat? Die alte Hexe mit den gelben Zähnen. Vieille Ogresse mit den Donjon. Maudgon, schönes Weib das. La Patrie, M. Millevoye, Felix Vor. Wissen Sie, wie der gestorben ist? Zügellose Menschen. Das Frauken, Bon à tout faire, masseuse männlicher Nacktheit im Bad zu Uppsala. Moi faire, sagte sie, tout le monsieur. Aber diesen Monsieur nicht, hab ich gesagt. Höchst zügellose Sitte. Baden ist doch eine Privatangelegenheit, etwas ganz Persönliches. Ich ließe es nicht zu, dass mein Bruder, nicht einmal mein eigener Bruder, höchst laszive Sache. Grüne Augen, ich sehe euch. Giftzahn, ich fühl. Laszives Volk! Der blaue Zünder brennt tödlich zwischen Händen und brennt hell. Lose Tabakkrümel fangen Feuer. Eine Flamme und beißender Qualm erhellen unsere Ecke. Rohe Gesichtsknochen unter seinem Verschwörerhut. Wie der Haupthahn entwischte, authentische Version. Verkleidet als junge Braut, Mann. Schleier aus Orangenblüten, im Wagen die Straße nach Mellerheit hinaus. Hab ich tatsächlich gemacht, Ehrenwort. Der gescheiterten Führer, der verratenen abenteuerlichen Fluchten. Verkleidung, ein Griff nach... Und weg, nicht mehr hier. Verschmähter Liebhaber. Ich war ein stämmiger junger Bursch damals, sage ich Ihnen. Ich zeig Ihnen mal ein Bild, gelegentlich. War ich tatsächlich. Ehrenwort. Liebhaber. Aus Liebe zu ihr schlich er mit Oberst Richard Burke, Wahlhäuptling seines Clans, unter den Mauern von Clerkenwell herum und sah sie, geduckt, in einer Flamme der Rache hinauf in den Nebel wirbeln, zerschmettertes Glas und stürzendes Mauerwerk. Im heiteren Paris versteckte sich nun Igen von Paris, von keinem mehr aufgesucht, außer von mir. Klappert tagtäglich seine Stationen ab, den schmuddeligen Setzkasten, seine drei Kneipen, den Montmartre-Schlupfwinkel, wo er nachts kurz schläft, Rue de la Goutte d'Or, damasziert mit den geschmeißbeschmutzten Gesichtern der Dahingegangenen. Ohne Liebe, ohne Heimat, ohne Frau. Die lebt quietschfidel ohne ihren geächteten Mann, Madame, in der Rue Gitte-le-Coeur, Kanarienvogel und zwei bockstramme Untermieter. Pfirsichbäckchen, Zebrarock, so munter wie ein junges Ding. Verschmäht und doch nicht verzweifelnd. Erzählen Sie doch, Pat, dass Sie mich besucht haben, ja? Irgendwann wollte ich dem armen Kerl immer noch mal richtig Arbeit verschaffen. Mon fils, Soldat von Frankreich, singen. Das hat er gelernt von mir. Die Jungs von Kilkenny sind schneidige Kerls. Kennen Sie die alte Melodie? Die hab ich Patrice beigebracht. Das alte Kilkenny, St. Canisii, Strongbows Schloss an der Noor. Geht etwa so. Oh, oh, the voice of Kilkenny. Schlaffe, verkümmerte Hand auf der meinen. Sie haben Kevin Egan vergessen, doch er sie nicht. Er denket noch deiner, o Zion. Er war näher ans Wasser gekommen und nasser Sand schlappte um seine Stiefel. Die neue Luft grüßte ihn, harfend in wilden Nerven, Wind wilder Luft aus Samen von Klarheit. Hier. Ich gehe doch nicht zum Kischleuchtschiff raus, oder? Er blieb jäh stehen und seine Füße sanken langsam im bebenden Boden ein. Umkehren. Er kehrte um. Er überflog mit prüfendem Blick den Strand im Süden und wieder sanken seine Füße langsam in neuen Dellen. Der kalte Gewölberaum des Turms wartet. Durch die Schießscharten fallen unablässig die Pfeile des Lichts, so langsam unablässig wie meine Füße sinken, kriechen der Dämmerung zu auf dem Sonnenurboden. Bläuliches Dämmern, Abend, tiefe blaue Nacht. Im Dunkel des Gewölbes warten sie, ihre zurückgeschobenen Stühle, mein Obelisk von Koffer, rund um einen Tisch voll stehengelassener Schüsseln. Wer soll abdecken? Er hat den Schlüssel. Ich will nicht schlafen dort, wenn's Nacht wird, heute. Verschlossene Tür eines schweigenden Turms, umgruftend ihre blinden Leiber, den Panther Sahib und seinen Pointer. Ruf, keine Antwort. Er lupfte die Füße aus dem Gesaug und kehrte um, zurück über die Felsenmole. Nimm alles, halt es all. Mit mir geht meine Seele, Form der Formen. So in des Mondes Hundewachen schreit ich hin, auf Felsenpfad, schwärzlich in Silbergrau, höher Helsingöhrs versuchungsvolle Flut. Die Flut, sie folgt mir. Ich kann sie treiben sehen, von hier, vorüber. Zurück dann an der Poolback Road, dort an den Strand. Er stieg über die Segge und den aaligen Riementang und ließ sich auf einem Felsschemel nieder, seinen Eschenstock in einem Gesteinsriss abstellend. Der gedunsene Kadaver eines Hundes lag wie hingeräkelt auf Blasentang. Vor ihm der Dollbord eines Boots, in Sand versackt. Un coche en sablé hat Louis Veillot die Prosa Gautiers genannt. All der schwere Sand hier ist Sprache, von Wind und Gezeiten abgelagert. Und dort die Steinmale toter Erbauer, ein Jagdplatz von Wieselratten. Gold müsste man da verstecken. Probier's doch, du hast ja was. Sand und Steine, vergangenheitsschwer. Riesenspielzeug. Sir, laut. Pass auf, dass du keinen an den Kopf gepenkt kriegst. Ich bin der böse, böse Riese. Roll all die bösen, bösen Riesenfelsen. Gebeine für meine 7 Meilensteine. Ein Buhmann. Buh. Seid auf der Hut. Ich rieche ihren Blut. Ein Punkt. Lebendiger Hund wuchs in die Sicht, quer über die Sandfläche rennend. Guter Gott, will der auf mich los? Sein freier Wille, Respekt davor. Du wirst nicht Herr sein, anderer noch ihr Sklave. Ich hab ja auch meinen Stock, schön still gesessen. Von weiter drüben, strandwärts herüberstapfend von den Wogenkämmen der Flut, Gestalten, 2. Die beiden Marien haben ihr Bündelchen glücklich zwischen den Binsen verstaut. Kuckuck, huhu, ich seh die, du. Nee, den Hund, er läuft zurück zu ihnen. Wer? Lochlann-Galeeren liefen hier an Strand, auf Beutesuche, tief strichen ihre blutigen Bugschnäbel über eine Brandung aus geschmolzenem Zinn. Dano-Wikinger, Torx von Streitäxten glitzernd auf der Brust, als Malekith trug das Halsband von Gold. Eine Herde Tölheit-Wale strandete im heißen Mittag, Fontänen spritzend, hoppelnd im Flachwasser. Dann aus der verhungernden Flechtwerkstatt eine Horde kurzbewamster Zwerge, mein Volk, mit Schindermessern, rennend, stürmend, hackend in grün-traniges Walfleisch. Hungersnot, Pest und Gemetzel. Ihr Blut ist in mir, ihre Lüste sind meine Wellen. Ich habe mich unter ihnen bewegt, auf der gefrorenen Liffey, jenes Ich, ein Wechselbalg unter den sprühenden Harzfeuern. Ich sprach mit keinem, keiner mit mir. Das Gebell des Hundes lief auf ihn zu, hielt an, lief zurück. Hund meines Feindes, ich hab einfach dagestanden, bleich, schweigend, rings umbellt, Terribilia meditans. Ein primelgelbes Wams, Fortunens Knecht, lächelte über meine Furcht. Danach also schmachtest du, nach dem Gebell ihres Beifalls. Prätendenten, so müsste man leben. Der Bruce-Bruder, Thomas Fitzgerald, seidiger Ritter, Perkin Warbeck, Yorks falscher Spross, in Hosen von Seide, von weißrosigem Elfenbein, ein Eintagswunder, und Lambert Simnel, mit einem Tross von Küchenmädchen und Magetendern, ein gekrönter Küchenjunge. Lauter Königssöhne, Paradies der Prätendenten einst und jetzt. Er hat Menschen vorm Ertrinken gerettet, und du kriegst das Zittern schon, wenn ein Köter kläfft. Aber die Höflinge, die Guido in Or San Michele verspotteten, waren in ihrem eigenen Hause, Haus des... Ach was, wir brauchen deine Abstrusiositäten aus dem Mittelalter nicht. Würdest du tun, was er tat? Ein Boot wäre in der Nähe, eine Rettungsboje, natürlich, eigens für dich dorthin gesetzt. Würdest du oder würdest du nicht? Der Mann, der vor 9 Tagen auf der Höhe von Maiden's Rock ertrunken ist, sie warten noch jetzt auf ihn. Die Wahrheit, spuck sie aus. Ich würde es wohl wollen. Ich würde es versuchen. Ich bin kein guter Schwimmer. Das Wasser kalt und sanft. Als ich mit dem Gesicht hineintauchte im Becken zu Klongos, kann nicht mehr sehen, wer ist hinter mir. Schnell raus nur, schnell. Siehst du die Flut dort schnellen? Auf allen Seiten herein, in Schnelle den Sand überlagend der tieferen Bänke, Kakaoschalenbraun? Ja, wenn ich Land hätte unter meinen Füßen. Ich will ja wohl, dass ihm sein Leben bleibt, doch mir auch meines. Ein ertrinkender Mensch. Seine Menschenaugen schreien mir zu, aus Todesentsetzen. Ich? Hinab mit ihm zusammen? Konnte sie nicht retten. Wasser, bitterer Tod. Verloren. Ein Weib und ein Mann. Ich sehe die Röckchen bei ihr. Hochgesteckt, wett ich. Der Hund der beiden sprang tänzelnd um eine Bank schwindenden Sandes, trabend, schnuffelnd überall. Hält nach etwas Ausschau, was er in einem früheren Leben verloren. Plötzlich sauste er davon wie ein tollender Hase, die Ohren angelegt, Jagd auf den Schatten einer tiefstreichenden Möwe. Des Mannes schriller Pfiff spitzte ihm die Schlappohren. Er kehrte um, tollte zurück, kam näher, trabte mit blinkenden Flanken. Auf orangebraun tingiertem Feld ein Bock, einen Lauf gehoben, in natürlicher Farbe, ohne Geweih. Am Spitzensaum der Flut hielt er an, mit steifen Vorderhufen, seewärts gerichteten Ohren. Seine emporgewandte Schnauze stieß Gebell gegen das Wellengerausch. Herden von Walrossen. Sie schlängelten sich auf seine Füße zu, sich wellend, aufschwellend in vielen Kämmen, jede neunte sich brechend, verplätschernd, aus weiterer Ferne, Wellen um Wellen. Muschelsammler. Sie warteten ein Stückchen weit im Wasser, bückten sich und zogen ihre Säcke hindurch, hoben sie wieder und warteten zurück. Der Hund lief kläffend auf sie zu, richtete sich mit tappenden Pfoten an ihnen in die Höhe, ließ sich wieder auf alle Viere fallen und richtete sich wieder an ihnen auf, in stummem, bärenplumpem Schmeicheln. Unbeachtet hielt er sich bei ihnen, als sie auf den trockeneren Sand zukamen, ein Fetzen Wolfszunge rot lechzend aus seinem Rachen. Sein gefleckter Körper tänzelte ihnen voraus und trottete dann im Galopp eines Kalbs davon. Der Kadaver lag auf seinem Pfad. Er blieb stehen, schnüffelte, strich um ihn herum, den Bruder, schnupperte näher, umkreiste ihn, nach Hundeart rasch des toten Hundes, ganzes durchnässtes Fell abschnüffelnd. Hundeschädel, Hundegeschnief, bewegt sich, Augen am Boden, auf ein einziges großes Tor zu. Ach, du armes Hundeaas, du! Hier liegt des armen Hundeaases Aas. Tetters! Weg da, du Mistvieh! Der grelle Zuruf ließ ihn zu seinem Herrn zurückzockeln. Und ein grober, unbestiefelter Tritt beförderte ihn unverletzt über eine Sandzunge, zusammengekrümmt im Flug. Er schlich im Bogen zurück. Sieht mich nicht. Am Rand der Mole trabte er dahin, kam ins Trödeln, beschnupperte einen Felsen und pinkelte unter gehobenem Hinterlauf dagegen. Er trottete weiter, hob nochmals den Hinterlauf und bepinkelte rasch kurz einen unbeschnupperten Felsen. Die schlichten Freuden der Armen. Seine Hinterpfoten sprühten dann Sand, dann grapschten und gruben die Vorderpfoten. Hat irgendwas da vergraben? Seine Großmutter. Er wühlte im Sand grapschend, grabend und hielt inne, um in die Luft zu lauschen. Scharrte dann wieder den Sand auf mit furiosen Pfoten und hörte bald wieder auf. Ein Parder, ein Panther, im Ehbruch gezeugt, aasgeiernd die Toten. Als er mich letzte Nacht aufweckte, derselbe Traum, oder? Warte, ein offener Eingang, Straße der Huren, entsinn dich, Harun al-Rashid, ich komm der Sache bei näher. Der Mann da führte mich, sprach, ich war nicht bange. Die Melone, die er hatte, erhielt sie mir vors Gesicht, lächelte. Sahniger Duft, Ausleseobst, das wär so die Regel, sagte er. Nur herein, treten Sie. Ein roter Teppich ausgebreitet. Sie werden schon sehen, wer. Ihre Säcke geschultert, stapften sie dahin. Die roten Ägypter. Seine gebläuten Füße unter den hochgekrempelten Hosen schlappten in den klammen Sand. Ein stumpf ziegelrotes Nackentuch schnürte ihm den unrasierten Hals. Mit Weiberschritten dahinter sie. Der Räuber und seine strolchende Schlumpe. Beute baumelte auf ihrem Rücken. Loser Sand und Muschelgruß überkrusteten ihre nackten Füße. Um das windlederne Gesicht zottelte ihr Haar. Hinter dem Herrn und Gebieter seine Gefährtin. Marsch ab nach Romeville. Wer Nacht ihres Leibes Fehler verbirgt, lockt unterm braunen Schal sie, rufend aus einem Torweg, da Hunde gesudelt. Ihr Stenz genehmigt sich derweil zwei Royal Dublins bei O'Loughlin in der Blackpits. Leck ihr das Mündchen, pflock sie, wie Ganefs pflegen, ins O, du mein stilles Tal, O, du mein putziges Fötzchen, einer Teufelin Weisheit unter den ranzigen Fetzen. Damals des Nachts in der Fumberley's Lane die Gerbereigerüche. Weiß deine Pfötchen, rot deine Gusch und dein Balg ein gar leckerer Bissen. Komm schon mit mir ins Körbchen, husch, husch, zum Schunkeln im Dunkeln und Hüssen. Verdrießliche Ergötzungen nennt das der Spitzbauch von Aquin. Frate Porcospino. Adam vor seinem Fall hat nur gebimst, nicht gebrunstet. Locken lass ihn, dein Balg ein gar leckerer Bissen. Sprache kein bisschen schlechter als seine. Mönchsworte, Rosenkranzperlen plappern in ihren Gürteln. Ganovenworte, harte Nuggets schwatzen in ihren Taschen. Jetzt gehen sie vorbei. Ein Seitenblick auf meinen Hamlet-Hut. Wenn ich nun plötzlich nackt wäre, wie ich hier sitze, bin's aber nicht. Über die Sande der ganzen Welt, gefolgt vom Flammenschwert der Sonne dem Westen zu, in Abendländer treckend. Sie stapft, schleppt, tränt, drackt, trasziniert ihre Last. Eine Flut, verwestend, mondgezogen in ihrem Kielwasser. Fluten myriadenfach durchinselt in ihrem Innern. Blut, nicht meines, Eunopa Ponton, weindunkle See. Siehe des Mondes Magd, im Schlaf ruft das nässliche Zeichen ihre Stunde, heißet sie aufstehen, Brautbett, Kindsbett, Bett des Tods, Geister bekerzt. Omnis caro ad te veniet. Er naht, ein Vampir, durch Sturm seine Augen, seine Fledermaussegel überblutend die See. Mund dem Kuss ihres Mundes. Hier, spieß das fest, Kerl, sei nicht so faul. Mein Schreibtäfelchen, Mund ihrem Kuss. Nein, gehören zwei dazu, fest aufeinander. Mund dem Kuss ihres Mundes. Seine Lippen belippten, bemundeten fleischlose Lippen aus Luft. Mund ihrem Schoß, Schluft, allumschoßende Gruft. Sein Mund modellierte Ströme von Atem, entsprachlicht. Uia. Ja, Getöse kataraktischer Planeten, verkugelt, auflodernd, brüllend, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weg. Papier, die Banknoten, sollen sie vergammeln. Old Dizzys Brief hier, danke Ihnen für die Gastfreundschaft in Ihren, reißt ihr das freie Stück unten ab. Den Rücken der Sonne zuwendend, beugte er sich weit vor über einen Felsentisch und kritzelte Worte. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich vergessen habe, mir Zettel aus der Bibliothek mitzunehmen. Sein Schatten lag über den Felsen, als er sich beugte, in endlicher Länge. Warum nicht endlos bis zum fernsten Stern? Dunkel Wesen sie dort hinter der Helle, Finsternis leuchtend im Licht, Delta Cassiopeia, Welten. Ich bin's, der da sitzt mit der Eschenrute des Auguren in geborgten Sandalen, ungesehen bei Tage an bleifahler See, hinwandernd in violetter Nacht unter der Herrschaft unheimlicher Gestirne. Ich werf diesen endlichen Schatten ab von mir, Menschengestalt, unausweichlich, ruf ihn zurück. Doch wär er endlos meiner noch, Form meiner Form? Wer schaut mir hier zu? Wer wird denn wohl je irgendwo die geschriebenen Worte hier lesen? Zeichen auf weißem Feld. Für irgendwen, irgendwo in deinen flötendsten Tönen. Der gute Bischof von Cloyne zog den Vorhang des Tempels aus seinem Schaufelhut, Schleier des Raums mit gefärbten Emblemen, schraffiert auf seinem Feld. Moment mal, halt, gefärbt auf einer Fläche, doch das stimmt schon. Fläche sehe ich, dann denk ich Entfernung, nah, fern, Fläche sehe ich, Osten, zurück, ah, seh es jetzt. Weicht plötzlich zurück. Gefroren im Stereoskop. Klick, macht der Trick. Du findest meine Worte dunkel? Dunkelheit ist in unseren Seelen, meinst du nicht auch? Etwas flötender, bitte. Unsere Seelen, schamverwundet von unseren Sünden, klammern sich nur umso mehr an uns, wie eine Frau sich klammert an ihren Geliebten. Je mehr, desto mehr. Sie vertraut mir, ihre Hand sanft, die lang bewimperten Augen. Aber wohin zur Hölle bring ich sie hinter dem Vorhang? In die unausweichliche Modalität der unausweichlichen Visualität. Sie, sie, sie. Welche sie denn? Die Jungfrau am Montag an Hodges Figges Schaufenster, spähend nach einem der Alphabetbücher, die du schreiben wolltest. Ganz schön scharf hast du sie angestarrt, ums Handgelenk die Kordelschlaufe ihres Sonnenschirms. Sie wohnt in der Leeson Park, mit einem Kümmerchen und vielem Schnickschnack, eine gelahrte Lady. Also, das kannst du anderen erzählen, Stevie. Bloß eine Bummelmieze. Wetten, dass sie diese gotteslästerlichen Sachen trägt? Korsett, Strumpfhalter und gelbe Strümpfe, gestopft mit knotiger Wolle und als Gesprächsstoff Apfelklöße, Pio Tosto. Mensch, wo bleibt dein Verstand? Fass mich an. So sanfte Augen, sanfte, sanfte Hand. Ich bin so einsam hier. Ah, fass mich bald an, jetzt. Wie heißt das Wort, das alle Männer kennen? Ich bin ganz friedlich hier, allein. Und traurig auch. Fass, fass mich an. Er legte sich zurück, streckte sich lang aus auf den scharfen Felsen, die Kritzelnotiz und den Bleistift in die Tasche stopfend, den Hut tief über die Augen gezogen. Typisch Kevin Egan, die Bewegung, die ich da gemacht habe. Immer wenn er sich zu seinem Nickerchen anschickte. Sabbatschlaf. Et vidit Deus, et erant Valdebona. Hallo, bonjour. Willkommen, wie Mai die Regeltage. Unter seiner Krempe schaute er durch pfauenhaft zwitschernde Wimpern der südenden Sonne nach. Ich bin gefangen in dieser brennenden Szenerie. Pans Stunde, faunischer Mittag. Inmitten gummischwerer Schlangenpflanzen, milchtropfender Früchte, wo auf den lohgelben Wassern Blätter ruhen. Weit. Der Schmerz ist fern. Und nimmer geh beiseit und sinn. Sein starrer Blick sann über seinen breitzähigen Stiefeln. Eines Gecken abgetakelte Sachen. Nebeneinander. Er zählte die Brüche im zerknitterten Leder, darin eines andern Fuß einst warm genistet. Der Fuß, der im Tripudium den Boden stampfte. Missliebe ich mir. Doch warst du entzückt, als Esther Oswalds Schuh dir passte. Mädchen gekannt in Paris. Tja, quel petit pied. Treuer Freund, eine Bruderseele. Wilds Liebe, die nicht wagt, den eigenen Namen zu nennen. Er wird mich jetzt verlassen. Und die Schuld? Wie ich bin. Wie ich bin. Ganz oder gar nicht. In langen Lassos floss aus dem Cock Lake satt das Wasser. Grün-golden deckend Lagunen von Sand. Steigend, fließend. Mein Eschenstock treibt mir noch weg. Ich werde warten. Nein, sie werden weiter fluten, im Weiterfluten aufschäumend gegen die niedrigen Felsen, strudelnd, weiterflutend. Lieber das Geschäft schnell hinter sich bringen. Horch, eine vierwortige Wellensprache. Sie suchst, Rissus. Heftiger Atem der Wasser inmitten von Seeschlangen, sich bäumenden Rossen, Felsen, in felsigen Näpfen schwappt er, flapp, schwapp, schlopp, gefesselt in Fässern und versprüht erlischt seine Sprache, rieselnd noch fleust er, weit ausfließend, flutender Schaumpfuhl, Blume sich entfaltend. Unter der aufschwellenden Flut sah er den sich windenden Tang. Wesen, die schlaff sich erhoben und widerwährende Arme schwangen. Hochhissend die Unterröcke. Schwenkend und aufrichtend züchtige silberne Wedel in wisperndem Wasser. Fünf Faden da draußen. Fünf Faden tief dein Vater liegt. Gegen eins, hat er gesagt. Ertrunken aufgefunden, Hochwasser an der Dublin Bar. Loses Geschiebe vor sich hertreibend in seiner Drift. Fächerschwärme von Fischen, alberne Muscheln. Ein Leichnam steigt salzweiß aus der Unterströmung, tuckert landwärts. Ruck herum, zuck herum, bist du gleich ein Tümmler drum. Da ist er. Schnell den Haken ran. Wiewohl in tiefe Wasser decken. Wir haben ihn. Jetzt nur immer mit der Ruhe. Ein Sack Leichengas, schwampend in fauliger Lake. Ein flinker Schwall Elritzen, fett von einem schwammigen Leckerbissen, flutschen durch die Schlitze aus einem geknöpften Hosenlatz. Gott wird Mensch, wird Fisch, wird Bernickelgans, wird Federbettenberg. Toten Odem atme lebend ich aus, trete toten Staub, verschlinge urinigen Abfall von allem Toten. Starr und steif über den Dollbord gezogen, atmet er aus und empor den Stank seines grünen Grabs, schnarcht sein lebröses Nasloch hinan zur Sonne. Wandlung in Meereshut dies, braun Augen, salzblau. Seetod, mildester aller Tode, so dem Menschen bekannt. Altvater Ozean, Prix de Paris, vor Nachahmungen wird gewarnt. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Uns selber hat's großen Spaß gemacht. Komm, mich dürstet. Es bewölkt sich doch nirgends schwarze Wolken, oder? Gewitter. Allhellend fällt er. Stolzer Blitz des Intellekts. Lucifer, dico kinescit occasum. Nein, meinen Muschelhut und Stab und seine meine Sandelschuh, wohin mit ihnen? Abendlanden zu. Der Abend wird sich finden. Er packte den Griff seines Eschenstocks, leicht damit pochend, zaudernd noch. Ja, doch, der Abend wird sich finden, in mir und außerhalb meiner. Jeder Tag geht mal zu Ende. Wann ist's übrigens nächstens wieder soweit? Dienstag, das wird der längste. Des fröhlichen neuen Jahres, Mutter. Tadam-tam, tidel-di-dam. Lawn Tennyson, Gentleman, Poet, Gia. Für die alte Hexe mit den gelben Zähnen. Und Monsieur Drummond, Gentleman, Journalist. Gia. Meine Zähne sind miserabel. Wieso eigentlich, möchte ich mal wissen. Fühl doch, der da macht's auch nicht mehr lange. Muscheln. Ob ich zum Zahnarzt gehen sollte von dem Geld? Möcht's wissen. Der da. Kinsch ohne Zahn, der Übermensch. Wieso bloß, möchte ich mal wissen. Oder hat das vielleicht sogar was zu bedeuten? Mein Taschentuch. Er warf's mir noch zu. Entsinn mich. Hab ich's denn nicht aufgehoben? Seine Hand wühlte vergebens in seinen Taschen. Nein, hab ich wohl nicht. Also, eins kaufen. Er legte den trockenen Rotz aus dem Nasenloch gepopelt auf einen Sims aus Fels, fein säuberlich. Ach was, soll's doch sehen, wer will. Hinter mir, vielleicht ist dort wer. Er wandte das Gesicht über die Schulter, schaute zurück, gleitend durch die Luft die hohen Spieren eines Dreimasters, die Segel gegeiht an den Kreuzhölzern, heimwärts, stromauf, stillgleitend ein schweigendes Schiff. Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 3 Proteus. Mit Jens Harzer als Stephen Dedalus und Manfred Zapatka als Erzähler. Ton Andreas Meinetzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.